rubber, freezy, free, freezy, rubber, freezy, trap, trap, free, rubber, freezy, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, Nun nimmt mir Stiefel wie Gedanken auf, die immer wichtig sind, so nimmt's der ganze Lauf. Richtung Spiel, Richtung Wärme, Richtung Gefühl. Das Leben ist im Grund genommen witzig spült. Würfel in die Hand und schauen, was kommt. Volle Reihe, Glück oder ein Haufen Schutt. Das Schicksal entscheidet, wie dein Leben rennen soll. Dein Ding sag dir, was du im Leben kennen sollst. Leben hast Leben und Leben lassen. Stehst du standhaft super oder neben der Gast. In deine Fiers, mach was, beweg was. Sitz jetzt so ruhig da und sei nicht so leblos. Du hast was recht auf das, was du aufpassen. Hast du Energie in dir drin, die sollst du auserlassen. Was zu tun, was zu erleben, ist Aussicht. Mach, was dir taugt und dir ausspricht. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Nein, du machst uns, mach ich Musik, zählst für mich, dann für die, dann fähr ich es befiehlt. Es ist mein Motor, der nur mit dem Beat läuft. Ist ja manche so, wie wenn er sehr wiekhaft. Für jeden ist der Motor eine andere Sache. Wichtig im Leben ist, wann du viel lachst. Wann dein Lächeln an die anderen leider reicht. Dann weißt du, was bewirken kannst im Laufe der Zeit. Doch es rennt immer so, wie du willst, es ist ja wichtig. Dass du endlich schüttelst, dann hast du wieder Energie, um was anzupacken. Batterie aufgeladen, ist wächst auch in der Haupt. Du kannst wieder was tun und ist mit einer Freude, lass dich wieder blicken bei die anderen Leute. Was zu tun, was zu erleben, ist Aussicht. Mach, was dir taugt und dir ausspricht. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben, so schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben. So schaut's aus. Leben aus Leben, gib dir selbst einen Applaus. Leben aus Leben. Leben, so schaut's aus, Alter.